Kapitel 12. Earthwind Recycling, Margarete Zaun. Guten Tag. Leider bin ich im Moment nicht an meinem Arbeitsplatz. Sie können mir jedoch nach dem Signalton gerne eine Nachricht aufs Band sprechen. Ich rufe Sie dann umgehend zurück. Auf Wiederhören. Guten Tag, mein Name ist Melanie Sommer von der Firma Sauter & Co. Wir haben von Ihnen heute eine dritte Mahnung bekommen, mit einer Mahngebühr und Verzugszinsen. Ich wollte gern noch einmal kurz mit Ihnen über die Angelegenheit sprechen. Könnten Sie mich bitte heute noch zurückrufen? Unsere Nummer ist die 02671 897656. Meine Durchwahl lautet 334. Danke, Wiederhören.